Mehrmals wurde der deutsch-türkische Schriftsteller Doğan Akanlı verhaftet. Zuletzt 2017 als Terrorist, wie viele Kritiker des Erdogan-Regimes. Akanlı verbrachte 10 Tage in spanischer Haft und 2 Monate unter Meldeauflagen in Spanien, ehe er ausreisen durfte. Das war aber nicht die erste und schon gar nicht die schlimmste Erfahrung, die er je mit einer Staatsmacht machen musste, wie Deniz Yücel in seinem Nachruf in der Welt schrieb. Auf unserem Kongress zu Identitätskonzepten und deren Fragwürdigkeit, Stolz und Vorurteil 2019 in München, war Doğan Akanlı gemeinsam mit der Journalistin Cornelia Fiedler auf einem unserer Podien. Neben seinen Einschätzungen zu Identität, Ausgrenzung und Heimat hat er dort auch von seinen Erfahrungen mit Haft und Folter gesprochen. Wie Sie aus dem Nachruf von Deniz Yücel entnehmen können, wurde Doğan Akanlı erstmals 1975 als Student in Istanbul verhaftet, weil er eine linke Zeitschrift gekauft hatte. Er verbrachte 5 Monate in Haft, wurde gefoltert und radikalisierte sich. 1980, kurz vor der Machtergreifung des Militärs, ging er als Mitglied einer militanten marxistisch-leninistischen Gruppierung in den Untergrund und wurde 1985 gemeinsam mit seiner damaligen Frau und ihrem 16 Monate alten Sohn erneut verhaftet. Nach 2,5 Jahren unter schlimmsten Haftbedingungen kam er raus. Nach seiner Freilassung begann er ein zurückgezogenes Leben in Izmir, wo er als Instrumentenbauer und Fischer arbeitete. 1991 beschuldigte man ihn der Beteiligung an einem Raubüberfall auf eine Wechselstube, bei dem der Besitzer erschossen worden war. Akanlı wollte nicht noch einmal ins Gefängnis. Deshalb floh er mit seiner inzwischen um eine Tochter gewachsenen Familie nach Deutschland und landete bald in Köln. Eine Beteiligung an diesem Raubüberfall wies Akanlı stets zurück. Dennoch holte dieses Verfahren ihn im Sommer 2010 ein, als er seinen schwerkranken Vater in der Türkei besuchte und dabei ein drittes Mal verhaftet wurde und 4 Monate im Gefängnis verbrachte. Auch seine Verhaftung 2017 in Spanien stand in diesem Zusammenhang. Noch im selben Jahr erschien »Verhaftet in Granada oder treibt die Türkei in die Diktatur«, Akanlis einziges Sachbuch, in dem er Berichte über seine verschiedenen Hafterfahrungen mit einer Analyse der Türkei der Gegenwart verband und sein einziges Buch, in dem er in der Ich-Form über sich selbst erzählte. Am 31. Oktober 2021 verstarb Doğan Akanlı nach kurzer, schwerer Krankheit in Berlin. Er wurde nur 64 Jahre alt. Die Nachricht von seinem Tod hat uns tief getroffen. Sie hören nun den Mitschnitt aus dem moderierten Podiumsgespräch auf unserem Kongress Stolz und Vorurteil aus dem Jahr 2019. Ja, danke schön. Wir haben, wurde schon angekündigt, ein moderiertes Gespräch geplant. Kurz vorneweg, wir kennen uns eigentlich aus dem Arbeitszusammenhang. Das vorletzte Buch, das von Doğan erschienen ist, entstand, wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen, während seines Zwangsaufenthalts in Spanien. Also Doğan ist als Oppositioneller, wurde er seit Jahrzehnten verfolgt in der Türkei, war da mehrmals im Gefängnis, ist mittlerweile deutscher Staatsbürger und wurde, das ist so die bekannte Geschichte von vor 2 Jahren, im Sommer im Spanienurlaub festgenommen aufgrund eines internationalen Haftbefehls. Davor hat er in Köln an einem Theaterstück mitgearbeitet, Istanbul, und wir haben die Aufmerksamkeit, die dann diese leidige Verhaftung dann doch gebracht hat, genutzt, um ein langes Interview für Theater heute zu führen. Über sein Schreiben über die Kunst und über Deutschland und die Türkei. Genau. Was wir vorhaben, ist jetzt kein Theorievortrag. Wir sind die Kulturfuzis hier auf dem Kongress und das nehmen wir uns auch raus. Also Schriftsteller beobachten, Schriftsteller schreiben ihre Beobachtungen auf. Sie erstellen Bilder der Welt, das sind aber nicht eins zu eins Analysen oder Wiedergaben der Wirklichkeit. Das einfach mal vorneweg, ihr wisst das alle, aber trotzdem ist das jetzt unser Ansatz. Deswegen haben wir uns auch für ein Gespräch entschieden und es ist möglich und wahrscheinlich auch gewollt, dass es am Ende dieses Podiums mehr Fragen als Antworten geben könnte. Aber ich mache mir da keine Sorgen. Ich habe gesehen, wir haben ein diskussionsfreudiges Publikum, das uns im Zweifel die Analysen einfach noch nachliefern wird. So. Gut. Fangen wir an. Also wir haben euch versprochen, einen kritischen Blick auf den Zusammenhang zwischen der deutschen Gewaltgeschichte, deren Aufarbeitung, die Doan für relativ gelungen hält, aber auch dazu kommen wir noch, dem heutigen Rassismus und Antisemitismus. Der Frage, wie können sich eigentlich Migrantinnen und Migranten in diesem Land mit irgendwas identifizieren, vor dem Hintergrund der Geschichte, die wir alle kennen. So, erste Frage. Die These des Kongresses ist ja, dass wir Konstruktionen, dass Abgrenzungen entlang identitärer Kategorien stark zunehmen. Und meine erste Frage ist, teilst du diesen Eindruck? Ja. Ich stimme zu. Also als ich Anfang 90er Jahre in Deutschland war, habe ich erstaunlich beobachtet, oder vielleicht kommt, weil ich in eine besondere Kreise in Köln gelandet war. Dort ist das Wort die Deutsche abwertend benutzt. Also die Deutsche zu sein war 90er Jahre keine gute Eigenschaft. Und das hat mich erstaunt, weil ich auch aus einem Land komme und dass wir als Kinder begonnen haben und jeden Tag in der Schule zu sagen, ne mutlu Türküm diyene, also glücklich der Türke sein soll oder ist. Und deshalb, das war so interessante Beobachtung. Also doch gibt es, dass die Gesellschaften, dass sie ihre eigene nationale Identität nicht so wichtig halten. Und ich wusste damals natürlich nicht, das hat auch diese Deutsche zu sein, auch mit der Geschichte, mit der Verbrechen in der Vergangenheit so stark keine Verbindung hat. Das habe ich später begriffen. Warum will man das Wort die Deutsche oder die Fahne oder die Vaterland oder die Völkisch nicht im Mund nehmen will? Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Also diese Haltung und hat mich auch geprägt, dass es möglich ist, weil vielleicht ich Nase voll hatte in der Türkei, diese extreme nationalistische Erziehung. Deshalb war für mich auch sogar eine Erleuchtung, dass das doch möglich ist, dass man die nationale Identität nicht so wichtig halten könnte. Das waren die 90er. Das war die 90er. Und sogar hat mich auch nicht, erstmal ehrlich gesagt, nicht beunruhigt, als 2006 erstmal in der Fußball diese deutsche Fahne etwas im Stadion vereinfachte. Dachte ich, ja, okay, da sollen sie auch ein bisschen auch sich freuen. Und ich habe sozusagen nicht so wichtig gehalten, aber habe ich nicht gesehen, dass hinter dieser Freude nicht nur, dass wir gute Mannschaft haben, sondern auch etwas eine bestimmte Fantasie, dass man die verlorene nationale Identität wiederherstellen möchte. Und seitdem gibt es so eine Entwicklung. Und in der Mehrheitsgesellschaft ist ziemlich stark. Und als Reaktion sehe ich auch die ausgegrenzten Gruppen auch, dass sie auch ihre eigene Identität auch so wichtig halten. Also ich bestätige das. Okay, wir haben uns vorgenommen, wir reden über Identität. Wir sind jetzt eins der ersten Podien und deswegen würde ich mal kurz fragen, wir brauchen so eine Art Arbeitsbegriff. Die wirklichen Analysehämmer dazu kommen heute Nachmittag noch. Aber wir müssen uns kurz verständigen, was wir verstehen wollten unter diesem Konstrukt Identität und wollen das anhand eines kurzen Auszugs machen aus einem Theaterstück, das Doan verfasst hat. Das heißt Annes Schweigen. Und da wird also eine Figur tatsächlich ziemlich von einer Identität in die andere geschmissen. Also das wäre so meine Analyse zu diesem Auszug, zu sagen, okay, du siehst Identität auf jeden Fall als etwas Prozesshaftes, als etwas ständig neu Konstruiertes. Dann kommt jetzt der Auszug und dann erklären wir das nochmal. Annes Schweigen. Ich heiße Anne. Mir wurde später gesagt, ich wurde am selben Tag wie Sabiha, meine beste türkische Freundin, geboren. Im selben Krankenhaus, gegen Morgenröte. Angeblich sollen wir am gleichen Tag aufgehört haben, Muttermilch zu trinken. Es gibt Gerüchte, dass wir beide am gleichen Tag Masern und kurz darauf Mumps bekamen. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich weiß es wirklich nicht. Warum ich mich Anne nenne, hat einen Grund. Sabias Mutter hieß Anne. Die Türken nennen ihre Mutter immer Anne, egal wo. Ich wusste damals nicht, dass Anne auf Türkisch Mutter heißt. Ich wusste es wirklich nicht. Woher sollte ich wissen? Ich war ein Kind. Da Sabia immer wieder ihre Mutter Anne rief, rief ich auch sie Anne. Mutter. Es ist nicht einfach zu verstehen, aber warum ich mich Anne nenne, erzähle ich später. Als ich Anne von Sabia gestorben ist, war ich dabei. Ich war Zeugen des Todes von Sabias Anne. Ich habe gesehen, was Sabia gesehen hat. Wie man so sagt, ist Sabia eher deutsch erzogen worden. Von ihrer Mutter. Bis zur Uni lernte sie kein Wort Türkisch. Sie wollte sich wahrscheinlich anpassen, nicht auffallen, dazu gehören. Dabei war sie ja eine Deutsche und hatte den deutschen Pass. Trotzdem konnte sie nicht genug deutsch sein. Sogar ihre Haut war genauso rein wie meine. Wenn ihr Name nicht Sabia, sondern Anne gewesen wäre, wäre niemand auf die Idee gekommen, dass sie eine Türkin war. Und sie hätte es auch nicht nötig gefunden, Türkisch zu lernen. Ne mutlu türküm diyene. Und wahrscheinlich wäre sie auch nicht auf die Idee gekommen, sich für die türkische Sache zu engagieren. Das war im März, genauer gesagt am 15. März. Das war der Aktionstag der Türkei-Türken. Ich wusste, dass Sabia, dass die Türkei-Türken durch die Hauptstadt marschieren wollten. Genauer gesagt durch die Hardenbergstraße, angeblich wegen einem Talat Pascha. Sabia wollte eine Rede halten an dem Tag, als die Türkei-Türken bereit und entschlossen waren, für die Ehre der historischen Paschas die Hauptstadt niederzubrennen, erschienen mir Sabia sozusagen wie die Jungfrau von Orleans, mutig, attraktiv, verführerisch. Wir haben die ganze Nacht von der Aktionstag kein Auge zugemacht. Sie war sehr aufgeregt. Die ganze Nacht hat sie die Rede geschrieben und geübt. Sabias Mutter war still, sehr still. Sie wirkte betrübt. Sie hat Sabia einfach angestarrt und geschwiegen. Das war merkwürdig. Ich habe Mutter von Sabia noch nie so erlebt. Sabia redete immer lauter. Sie redete wie ein Wasserfall. Es sei einfach gemein, sagte sie, zu behaupten, dass Türken Armenien besetzt und armenische Territorien an sich gerissen haben. Das sei gemein zu behaupten, dass Türken Armenier und Aramäer systematisch massakriert sowie nach 1915 planmäßig einen Zöldesoykrim verübt hätten, einen Völkermord. Das sei gemein zu behaupten, dass 1,5 Millionen Armenien vernichtet worden seien. Auch jetzt will man der Türkei wieder Schaden zufügen. Des östlichen Teil der Türkei nennt man heute gern Kurdistan. Als ob es in der Geschichte überhaupt Kurden gegeben hätte. Das sind Bergtürken. Sie reden etwas anderes wie die Leute in Bayern. Was macht man, wenn Bayern behaupten würden, dass sie keine Deutschen, sondern sozusagen Keutschen wären? Während sie ihre Rede vorbereitete, fiel mir auf, dass ich noch nie einer Armenier begegnet war. Ehrlich gesagt, ich kann nicht einmal einen Armenier von einem Algerier unterscheiden. Für mich sehen sie alle gleich aus. Darum habe ich Sabir gefragt, ob sie denn wisse, wie Armenier aussehen. Oder ob sie einen kenne. Allah korusun, sagte sie, Gott behüte. Die Mutter sitzt in der Küche und bewegt sich nicht, hört zu, kocht Tee, bringt ihn rüber. Nichts hat nichts gesagt, sich nicht bewegt. Und dann sind wir rüber und haben sie gefragt, ob sie jemals mit Armenier irgendetwas zu tun gehabt hätte. Sie sagte nein. Sabia fragte ihre Mutter, ob sie wisse, wie Armenier aussehen. Sie sagte, wahrscheinlich wie du und ich. Sabia war schockiert. Mit entsetzter Stimme entwiderte sie, Anne, wie kannst du sowas sagen? Bis dahin konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass Sabia gegen ihre Mutter ihre Stimme erheben würde. Sabia schrie ihre Mutter an, aus dem Nichts. Kızım, sagte ihre Mutter, meine Tochter Kızımcan, alle meine Liebste, sie sind ja Menschen, Menschen wie du und ich. Sie sind keine Menschen, brüllte ihr Sabia ins Gesicht und ihre Mutter schwieg und strumpfte wie eine Schnecke zusammen. Es brach eine unheimliche Stille ein, eine endlose Stille. Jetzt sind wir natürlich noch ein paar Erklärungen schuldig, weil es nur ein Auszug ist. Also zwei Dinge. Vielleicht löst du zuerst auf, warum Annes Mutter, warum Anne schweigt, also die Mutter. Und danach müssen wir uns natürlich irgendwie der Frage widmen, warum hat sich Sabia eigentlich so radikalisiert? Warum hat sie sich von einer sich deutsch fühlenden jungen Frau zu einer kämpferischen, einer Kämpferin für die türkische Nation entwickelt? Ja, die Name, die Sabia, ist natürlich nicht zufällig gefunden worden von mir. Sabia ist eine historische Figur in der türkischen Geschichte. Sie ist die erste Kampfflugzeugpilotin in diesem Land, 30er Jahre, und sie ist Adoptivtochter von Mustafa Kemal Atatürk, also Staatsgründer. Ja? Und sie war die Gestalt der modernen türkischen Frau. Ja? Und 2005 hat eine armenische Journalist, Hrant Dink, ihre Geschichte erzählt. Und erzählt, dass die Sabia eigentlich eine Überlebende von Genozid an den Armeniern war und dass sie nicht Türkin war. Also sie war Opfer von des Völkermords. Und dann die Presse und die Generalstab, die gesamte Gesellschaft so beleidigt gefühlt, dass die erste Kampfflugzeugpiloten des Landes und moderne Frau der türkischen Gesellschaft eine Armenierin sein soll. Und darauf, am Ende, zwei Jahre später, ist die Hrant Dink auch diese Geschichte, also Folge dieser Geschichte, ermordet auf der Straße. Und deshalb die Sabia in meiner Geschichte absichtlich Sabia genannt. Die Anne ist eigentlich die Identität, deutsche Identität von Sabia. Sie ist nicht anderes als andere Person. Sie ist auch Sabia. Also, oder Anne und Sabia ist ein Person. Ja? Nur die Perspektive, dass die Teilidentität der Sabia, deutsche Identität der Sabia, ist der Anne. Und sie kann sozusagen als Deutsche etwas mit liebvoll mit seiner türkischen Identität umgehen, aber auch mit der Distanz über sich auch einen Weg zu finden, zu erzählen. Und die Mutter schweigt, weil sie auch eine Armenierin ist, und aber dass das Kind nicht weiß, dass die Mutter Armenierin ist. Sie ist eine türkische Nationalistin. Natürlich, das ist ein krasser Konflikt. Also zu Hause, sie hat eine Mutter, eine Armenierin, und sie kann kein Türkisch, aber sie hat auch eine Identität gefunden, dass sie sich nicht ständig rechtfertigen muss, weil wenn sie auch so schlecht Türkisch redet, dann nimmt man sie an. Also die Umarmung ist da, ja, von der Seite, und sie fühlt sich besser und die Ablehnung, dass sie ständig erlebte, führt sie dazu, dass sie diese zweite Identität von ihr übertriebt und dann sozusagen eine Feindseligkeit gegen die andere Gruppe entwickelt. Also es ist und ein Zusammenspiel, am Ende, ja. Es ist ein Zusammenspiel aus einer Diskriminierungs- und Ausgrenzungserfahrung. Du sagst ja auch am Anfang, hätte sie Anne geheißen, zum Beispiel wäre sie vielleicht schon ganz anders angesprochen worden. Also sie lebt in einer Gesellschaft, die sie nicht annimmt als eine Deutsche, sondern die sie auch ein Stück weit zur Türkin macht. Ja, das ist, genau. Das ist einer der Gründe für dich, warum sie sich radikalisiert oder warum sie zumindest das Identifikationsangebot seitens der Türkei annimmt. Okay, das in dieser Geschichte habe ich gespitzt, diese Radikalisierung von Anne, aber meine Beobachtung, nicht einmal, ich muss ja nicht so weit gehen, ich habe zwei Kinder. Und meine Tochter ist fast hier geboren und sie ist blond und deshalb sie hat ziemlich wenige Diskriminierungserfahrung, weil sie blond sind und grüne Augen hatte. Ne? Und in der Kindergarten sogar hat sie genutzt, diese blond zu sein, etwas sich besonders zu machen. Also bis sie 18 war sie Deutsche. Also zwei Fälle passiert. Ja? Einmal, ich erzähle vielleicht später aus anderen Grund, wenn wir über die Geschichte reden. Ab 18 beginnt sie dann Fragen zu stellen. Bis 18 war sie Deutsche. Ja? Ab 18 beginnt sie dann Fragen zu antworten, dass sie Türkin ist. Und dann habe ich mich gefragt, wenn sie von mir nicht gelernt hat, woher kommt das, diese Änderungen? Also warum ist sie denn von der Deutsche zu sein immer weiter Türkin geworden? Ist das? Das ist nicht der Einzelfall, sogar das ist ziemlich öfter so ist. Und da kann ich mir gut vorstellen, die Hauptproblem ist, weil sie Ceren heißt, deshalb ist sie Türkin, sonst nichts. Das ja, gibt es ja keinen anderen Grund. Und ich habe auch wirklich miterlebt in der Grundschule. Ja? Sie wollten sie nicht im Gymnasium schicken. Und dann der Grund war, dass sie nicht so gut Deutsch. Und sie ist sozusagen so sprachbegabtes Kind, dass man so selten sehen kann. Und der Direktor, obwohl wir Deutsch reden, und dann erzählt mir, ja, wissen Sie, Herr Kanli, die Einwanderer haben schwache Sprachkenntnisse in der Familie und wir kommunizieren auf Deutsch. Und dann plötzlich sagte meine Tochter, Herr Direktor, ich kann perfekter Deutsch als Ihnen. Ja? Also sie hat sich verteidigt, aber ist wirklich eine phänomenale Situation, oder? Dass die Direktor so sortiert einfach, dass sie nicht können. Deshalb glaube ich, dass eine Rolle spielt, bei der Sabia wenigstens. Wir haben ja so einen großen Bogen vor hier. Wir sind jetzt erstmal also den ersten Schritt gegangen, zu sagen, okay, es gibt einen offensichtlichen Zusammenhang zwischen einer oft auch kritisierten Selbstabgrenzung migrantischer Communities, die dann stattfindet, und einer Diskriminierungserfahrung oder einer Ausschlusserfahrung und dem Othering, also den anderen zum anderen zu machen. Und das ist jetzt erstmal ein erster Schritt. Wir haben ja weiter versprochen, wir wollen uns damit auseinandersetzen, welche Auswirkungen hat denn eigentlich das Leben in Deutschland, in dem Land der Shoah, in dem Land der größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte, wenn man hierher kommt als Migrant und als Migrantin. Das ist so der Bogen, den wir schlagen wollen. Also es geht um die Aufarbeitung dieser Geschichte, den Umgang mit Geschichte und was hat das eigentlich ja, für eine mögliche Identifikation oder lieber Nicht-Identifikation mit diesem Land für Auswirkungen. Du gehst davon aus, Doan, dass es einen vergleichsweise, oder du hast es ja auch schon angedeutet, in den 90er Jahren hat dir das sehr gut gefallen, die Versuche der Aufarbeitung der Geschichte, der Umgang damit, sich dem Ganzen zu stellen. Gleichzeitig sagst du aber auch, das ist dann so die Erfahrung der folgenden Jahrzehnte, diese Aufarbeitung muss immer wieder scheitern. Ja. Kannst du diesen Zusammenhang mal kurz darstellen? Und dann gehen wir im nächsten Schritt wieder weiter zu Identifikation von Deutschen, Nicht-Deutschen, wie auch immer. Ja, vielleicht war für mich so wichtig, weil ich auch Antwort suchte, was sich bei mir erstmal persönlich passierte, als ich in der Türkei lebte. Also ich bin zweimal festgenommen und erstmal war ich 18 Jahre alt und 11 Tage gefoltert, weil ich eine legale linkgerichtete Zeitschrift gekauft habe. Und ich wusste nicht einmal, was bedeuten sollte, so eine Zeitschrift zu kaufen. Das war wirklich so harte, unmögliche Erfahrung. Ja? Und ich bin nicht vorher politisiert, sondern danach politisiert im Gefängnis durch die politische Gefangene. Und so stark radikalisiert und politisiert. Und als ich wieder frei kam, war ich sozusagen ein entschlossener, wütender Kämpfer, der nur ein einziges Ziel hat, diese Folterstadt zu vernichten. Das war das Gefühl, damalige Gefühl. Und deshalb bin ich auch nach dem Militärputsch nicht Untergrund gegangen, nicht in Exil gegangen, sondern Untergrund gegangen und weitergekämpft und 5 Jahre später wieder festgenommen. Und diesmal die Folter dauerte 1 Monat. Ja? Aber diesmal war ich ja nicht mehr eine unschuldige 18-jährige Junge, ich war Kämpfer. Also deshalb war die ganz andere Erfahrung. Trotzdem, diese Gewalterfahrung, durch die Gewalterfahrung traumatisiert man so stark. Ja? Also wenn du auch nicht gebrochener Mann aus dem Gefängnis kommst und weiter im Widerstand bist, kann man nicht unterschätzen, dass man nicht traumatisiert ist. Und wir sind als Familie mit der Trauma nach Deutschland gekommen. Und dann suchte ich die Antwort, ja, was bedeutete jetzt hier zu sein, erstmal? Ja? Und was habe ich denn erlebt überhaupt? Und was bedeutet für mich jetzt rückblickend? Und dann beginnt dieser Prozess, dass ich nicht die einzige Opfer bin. Und in dieser Gesellschaft gibt es mehrere Opfer aus verschiedenen Gründen. Und dann erfahre ich, das wusste ich natürlich, dass es einen Holocaust gibt. Aber die Dimension der Holocaust, als ich erfahren habe, da hat bei mir vieles passiert. Also die Dimension des Gewalt. Das hat mich auch überrascht, dass ich so wenig wusste. Und die andere ist, die beginnt wirklich die gesellschaftliche Auseinandersetzung so stark an diesem Zeitraum, also Anfang 90er Jahre. Man redete über die Vergangenheit ganz andere Form, ganz andere Sprache. Und das war für mich, wie gesagt, am Anfang eine Lösung vorschlang, wie man die Gesellschaft ändern könnte. Ja, also ich habe ja Sehnsucht, dass die türkische Gesellschaft ändern möchte, wenn ich auch in Deutschland lebe. Und das war für mich wie ein Schlüsselangebot. Ja? Also wenn man die Vergangenheit aufarbeiten würde, kann man die Gesellschaft auch ändern, demokratisieren und so weiter und so fort, weil ich sehe, dass die Gewaltorten ist jetzt Bildungsorten geworden ist. Ja? In der NS-Dokumentationszentrum damals hatte man die gefoltert und heute lernt man über die Geschichte was. Also das ist, dass man nicht unterschätzen, dass große Änderung ist. Ja? Mhm. Und diese Prozess zu erleben, hat sozusagen eine Zusammenfassung meiner politischen Entwicklung oder literarische Entwicklung in diesem Land. Und deshalb kann auch vielleicht nicht alle Einwanderer so wahrnehmen, was in Deutschland passiert. Aber ich habe das gelernt. Aber viele lernen oder viele Einwanderer lernen, wenn man die über Holocaust erfahren. Sie haben damals Juden umgebracht, jetzt sind wir die Türken dran. Ja? Und bestätigt natürlich auch, wenn die NSU-Morden passiert, also ohne einen Grund in Kassel dort und das, einfach sind wir tot. Und warum? Weil wir Türken sind oder weil wir, es gibt keinen anderen Grund. Ne? Ja, und nicht das, nur das kam dazu noch, kam dazu, die Verdächtigungen dass ich, ja, gegen die genau. Überlebenden bei den NSU-Morden, es kam dazu keine Solidarisierung der Gesellschaft. Ja. Also bis zum NSU-Morden, da hatte ich so eine starke These, dass die Deutschland für die Einwanderer eine der sichersten Land sei. Ich habe immer so behauptet und verteidigt und argumentiert und so. Und nach dem NSU-Morden und insbesondere die die Haltung, diese unmögliche Haltung von der insbesondere Verfassungsschutz, aber auch Behörden auch, dann konnte ich nicht mehr so behaupten und war ich auch unsicher, ob es wirklich Auseinandersetzung reicht für neue rassistische Welle und rechtsextremische Gewalt zu stoppen, ob es reichen würde. Und deshalb sage ich, die Aufarbeitung muss scheitern. Und diese Idee, dieser Satz kommt von einer Freundin in Köln. Sie war 80 Jahre alt damals und ich konnte nicht das Wort aufarbeiten ins Türkisch übersetzen. Ich konnte nicht einfach. Ich gucke Wörterbuch und alle Übersetzungen vom alle sinnlos. Und ich habe sie gefragt, was ist diese Aufarbeitung? Also was meinte man mit denen? Und sie hat mehr so erzählt damals. Sie sagte, dass du mit einer Sache beschäftigst, aber kannst du nie sicher sein, ob du richtig machst. Und das hat mir damals gut gefallen, diese Erklärung. Und jetzt kann ich so formulieren, die Aufarbeitung ist ein Prozess, da müssen wir scheitern und erneut müssen wir trotzdem versuchen, weiter auszuarbeiten. Weil die Dimension der Gewalt zu groß ist, müssen wir scheitern. Also das, daher kommt dieser Paradox. I can't jump high, but I hear all the notes. I can't be you now. I can't be you, but I can be true though. I want to be friends. I want to be friends till time ends, yes. Jetzt gibt es eine Romanfigur, die in deinem aktuell neuesten Buch, ich halte es mal hoch, Madonnas letzter Traum, liegt hinten am Büchertisch übrigens, die Hauptfigur ist. Das ist ein Schriftsteller, der in Köln lebt. Ähnlichkeiten nicht ausgeschlossen. Du hast mir im Vorgespräch aber auch gesagt, er ist ganz anders, er ist wesentlich verrückter als du. Dieser Autor bekommt den Auftrag, weil er türkischer Abstammung ist, nach den Mordanschlägen von Solingen ein Essay zu schreiben. Er will das machen, ist ein guter Auftrag und fängt an, wenn er über Neonazismus schreiben will, denkt er, muss er mal sich mit der Geschichte auseinandersetzen. Er hat eine Idee, er fängt an, in Archiven zu stöbern, er informiert sich sehr viel über Eichmann. Und er gerät nach und nach in so eine Art Strudel der Geschichte. Er verliert sich in dieser Geschichte. Er schreibt dann über den Untergang, also über die Versenkung der Struma, also eines Flüchtlingsschiffes, das vor der türkischen Küste von einem russischen U-Boot versenkt wurde. Also das ist eine der Geschichten, auf die er stößt. Und er gerät quasi als türkischer Autor, also türkischstämmiger Autor, der sich auch nach wie vor so empfindet, in der Konfrontation mit der deutschen Geschichte in eine ja für ihn nicht auflösbare Identitätskrise. Und aus diesem Roman haben wir einen kleinen Auszug vorbereitet, der danach dann nochmal besprochen wird, der uns vielleicht ein Stück weiterbringen kann in dieser Zusammenspiel aus deutscher Geschichte und Migration. Soll ich erstmal? Ich würde es erstmal, oder willst du, brauchst du noch eine Erläuterung? Ja, da vielleicht ein bisschen die über diese Idee, über diese Romanidee. Ja. Dort handelt es sich um einen Mord von einer türkischen Schriftsteller 48 an der bulgarischen Grenze. Und diese Schriftsteller existiert, er heißt Sabahattin Ali und er ist sozusagen nach seine Ermordung jetzt Bestseller-Autor geworden in der Türkei. Und er hat ein Buch geschrieben, Madonna im Pelzmantel, und dort erzählt er eine Liebesgeschichte. Eine Türke kommt nach Berlin und verliebt sich eine Frau, und die Frau ist aber eine Künstlerin, Musikerin, und sie ist Jüdin. Ja? Und sie starb Ende des Buches. Ja? Und in meinem Buch behaupte ich, dass die Maria Puder, die Jüdin, ist nicht so gestorben, wie Sabahattin Ali geschrieben hat, und erzähle ich, verbinde ich mit dieser Flüchtlingskatastrophe in der Schwarzen Meer und auch die Ermordung von türkischen Schriftstellern. Das ist natürlich ein Problem für die deutsche Kultur- und Erinnerungslandschaften erstmal, dass jemand politische Verfolgung plus die Holocaust im selben Rahmen eine Geschichte erzählen wird. Ja, dann reden wir weiter. Also er ist an dieser Stelle mitten in seiner Recherche, ne, der Autor. Er ist in Berlin. Ist sich verloren gegangen in Berlin. Wo bin ich? Fragte ich. Eine Dame antwortete mir, ich sei in der Martin-Luther-Straße, und fragte mich, welche Adresse ich suche. Ich suche keine Adresse, ich wollte nur wissen, wo ich mich befinde, sagte ich, und sie lächelte. Sie sind in Berlin, mein Herr, meinte sie, im bayerischen Viertel. Ich dankte ihr und sah mich um. Ich hatte jeden Sinn für die Richtung verloren. Ich suchte nach einem Zeichen, das mir andeuten könnte, wo ich entlanglaufen soll. Da sah ich ein Schild, das an einem Mast wie ein Bilderrahmen hinkt. Zitat vom Bilderrahmen: Jüdische Anwälte und Notare dürfen in Zukunft nicht in Rechtsangelegenheiten der Stadt Berlin tätig sein. 18.03.1933. Und jüdische Richter werden beurlaubt. 31.03.1933. Ich lief weiter. Die Verbote, die gegen Juden verhängt wurden, und das Jahr 1933 nahmen kein Ende. Sie dürften keine Vereinsmitglieder sein, selbst wenn es Verein der Kanarienvogelliebhaber wäre. Sie dürften nicht im Wannsee schwimmen, dürften keine Künstler, Literaten, Musiker sein, keine Theater oder Kinos betreten, nicht mit der Straßenbahn fahren, nicht in den Bergen, Tälern und auf der Straße spazieren gehen und auf keine Bank außer der gelb markierten sitzen. Zuletzt las ich, dass sie auch keine Milch- und Fleischprodukte kaufen durften. Danach habe ich aufgehört, die Tafeln zu lesen. Beunruhigt sah ich mich um, bemerkte etwa 50 Meter weiter entfernt einen glatzköpfigen jungen Mann in Stiefeln, der auf mich zukam. Die Straße war ziemlich leer. Vor einem Haus standen Teile ausgesonderter Möbel. Ich suchte mir aus dem Haufen ein Möbelbein aus, das einem Baseballschläger ähnelte. Der Glatzkopf, doppelt so groß und breit wie ich, kam näher. Komm nur, sagte ich vor mich hin, damit ich dir zeige, was ein altgedienter türkischer Revolutionär noch alles drauf hat. In mir war ein unfassbares Verlangen nach Gewalt explodiert und meine ganze Wut war in das Möbelbein hineingeflossen, das bereit war, auf den Glatzkopf des Mannes, der jetzt nur noch 10 Meter von mir entfernt war, aufzuprallen. Der Glatzkopf kam näher und meine Finger, das Möbelbein fast umklammert hielten, lösten sich. Der junge Mann mit der Glatze hatte ein Bild Che Guevaras auf der Brust. Das ist schade. Ich hatte mir immer eingebildet, die Gewalt in mir schon besiegt zu haben, dachte, mich würden Millionen Kilometer von der Gewalt trennen. Ich hatte sogar geschworen, keinen Menschen weh zu tun, in welcher Situation ich mich auch befinden mochte. Und jetzt, gefangen in den Jahren mit ihren endlosen Verboten, war ich bereit, einem Menschen mit einer Glatze, den ich nicht kannte, der mir nichts Böses getan hatte, den Schädel einzuschlagen. Hätte der Mann nicht das Bildchen getragen, wäre ich Opfer meines Verurteils geworden, alle jungen Menschen mit Glatze seinen Neonazis. Soweit. Genau, also in diesem Fall hat sich's aufgelöst. Es war kein Nazi, der ihm entgegenkam, aber er ist natürlich durch seine Recherchen tief in die deutsche Vergangenheit eingestiegen und er hat verstanden, was das eigentlich für ein Land ist, in dem er gelandet ist. Das ist jetzt die Frage, ne, wo wir noch mal, über die wir nochmal reden wollten. Er sieht einerseits sich in einem Land mit einer noch massiveren Gewaltgeschichte und andererseits steht er vor der Frage, soll er sich hier irgendwie integrieren? Und was bedeutet das eigentlich für Leute, die versuchen oder hier leben wollen? Also Klaus Teweleit kam ja gestern in dem Filmbeitrag, hat ja schon eine ähnliche These aufgestellt, was will ich mich überhaupt identifizieren mit solchen Leuten? Warum soll ich mich integrieren? Das ist ja die Frage, die sich für ihn auch daraus ableitet. Und er macht dann was ganz Verrücktes am Ende. Er flieht quasi illegal zurück in die Türkei. Was treibt ihn so weit? Vielleicht kannst du das nochmal erläutern. Soll ich in meinen Namen reden oder im Namen? Du bist ja noch von hier zugefügt. Ja. Naja, es ist eine Mischung, er steht ja für etwas. Bei der Roman hatte ich bestimmte Absichten natürlich, literarisch, aber auch politisch. Also diese Schriftsteller, namenlose Schriftsteller aus Köln, bekommen so einen Antrag, dass er über den Rechtsextremismus in Deutschland zu schreiben. Er kam aber, diese Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte bringt ihn zwangsläufig auch Auseinandersetzung mit seine eigene Herkunftsgeschichte. Und am Ende schreibt er nicht über die Solingen, sondern schreibt er über ein Attentat auf der Hardenbergstraße, dass sich dort ein Haupttäter der Genozid an den Armenien abgeknallt worden von einem Attentäter. Er schreibt so eine Geschichte. Natürlich der Leser fragt, ist er bekloppt oder was? Hat er nicht verstanden, was er beauftragt wurde ihm und warum schreibt er nicht jetzt über den Brandanschlag über Solingen, sondern über Attentat auf einer Straße? Das war natürlich nur ein Signal im Roman, ja? Dass sozusagen, wenn man über den Massenmord oder über den Massenmord und über die genozidale Erfahrung des 20. Jahrhunderts denken soll, vielleicht ist nicht schlecht, dass man über die Grenzen hinaus denken soll. Also nicht so eine Massenverbrechen und nicht innerhalb der Nation, bestimmte Nation zu handeln. Es ist unmöglich, meiner Meinung nach. Das war die Idee. Für diesen Mann, verbindet ihn mit der Hauptprotagonist Maria Puder, die sie Teil der Geschichte von Holocaust war und so stark verfolgt wurde, natürlich die Entwurzelung. Das ist dass sie beide verbinden. Also dass er ist ein politisch verfolgter Mensch, aber darf er nicht mehr in die Türkei zurückkehren, wie ich ungefähr. Deshalb kenne ich dieses Gefühl. Und weiß, dass der Maria Puder in Berlin so zufrieden war und plötzlich in einem Nacht, 28. Oktober 1938, plötzlich nach Polen abgeschoben ist mit der 18.000 polnischen Juden zusammen. Ja? Und die endlose Verfolgung die für beide Protagonisten und die nicht einen Ort zu haben, dass sie etwas sicher zu fühlen, das ist die Verbindung zwischen den beiden. Er kann nur in einem Ort sicher fühlen, weil er eine super Kindheit gehabt hat. Deshalb geht er illegal bis zum sein Dorf, weil der einzige Ort auf dieser Welt, dieser kleine Dorf, sicher ist. Für mich war zum Beispiel in Deutschland natürlich, ich bin in einer Kreise in Köln sicher gefühlt, nicht bedroht gefühlt in Köln, ja, in meinem Freundenkreis. Und ich wusste nicht einmal, dass so eine Erfahrung hatte ich nicht. Ich habe eine Freundin, die jetzt in Berlin lebt und sie ist sozusagen zweite Generation von Gastarbeiters Kind. Und sie fährt nicht nach Mecklenburg. Sie macht dort nicht Urlaub. Sie fährt nicht nach Dresden. Für mich war sozusagen so überraschend, dass bestimmte Orte in Deutschland für bestimmt aussehende Menschen unsicher ist. Aber in Köln habe ich diese Angst nie gespürt. Deshalb wusste ich nicht einmal, dass viele Menschen so eine Angst haben. Ja? Und diese Unsicherheit, in der Unsicherheit zu leben, natürlich ein riesiges Problem für das Leben. Und das ist für dich... letzten Endes ist es ja für dich ein Grund dafür, warum, das hast du auch erzählt, dass du das beobachtest, warum es eine starke Identifizierung wieder vielleicht mit dem Herkunftsland gibt, anstatt mit dem Land, in dem man hier lebt. Ne? Ja, damit hätten wir den Bogen über die Geschichte wieder zurück. Vielleicht kannst du noch einmal abstrahiert von der Romanfigur einfach noch mal kurz zusammenfassen, wie du dieses Zusammenspiel siehst zwischen der Geschichte und dem Leben hier als Migrantin, als Migrant und der Abgrenzung, die da stattfindet. Und dann würde ich auch noch mal kurz in den Raum für Fragen öffnen. Ja, das erstaunt mich jedes Mal. Bei dem Mesut Özil-Fall haben wir alle erlebt. Wie kann das sein, so ein Mann mit so einem Typ sich identifizieren, obwohl er so viele sozusagen Protagonisten gibt, in diesem Land gut identifizieren kann, trotzdem identifizierte. Ist das eine Ausnahme oder ist eine Regel in der türkischen Community? Da weiß ich nicht genau, also ob es auch eine nähere Beobachtung gibt, weiß ich nicht. Aber dieses Phänomen beobachte ich wenigstens in meinem Stadtteil mit der Beziehung und mit den Leuten, die aus der Türkei kommen und hier geboren sind, meistens trotzdem die Zuneigung, die Türkei haben. also nicht die Deutschland. Und das soll natürlich Politik eine Antwort suchen. Wie kann man so blöd sein? Also ich verstehe wirklich nicht, wie kann man so blöd sein, so viele Menschen zu verlieren? Ja, eine Seite so viel zu beschweren über die Erdogan und über die Türkei, auf der anderen Seite nicht einmal fragen, woher kommt das denn, warum? Sie haben so eine starke Zuneigung, obwohl sie nicht dort leben wollen. Ja, woher kommt das denn? Da muss die Politik wirklich ernsthaft eine Antwort suchen, aber ob sie wirklich wollen, da frage ich mich, ob sie überhaupt eine Wünsche haben. Oder hat auch eine Funktion, immer die bestimmte Gruppen geben soll, dass man darüber hinaus eine Politik machen will. Das weiß ich nicht. Also woher kommt, also mit Absicht oder von Dummheit kommt? Wir wissen es nicht, ist es Absicht oder Dummheit. Wir können aber, ich würde sagen, wir machen an der Stelle auf dem Podium erstmal Schluss. Vielen Dank, Doğan, und sind jetzt bereit für Fragen. Sagt, wir sollen nicht diese Deutsch sein oder also umgekehrte Vorstellung, wir müssen unsere völkische, vaterländische Begriffe wieder zurückgewinnen als Linken. Ich finde unmöglich. Also ich finde, wir müssen diese Wörter die Rechtspopulisten schenken und sagen, gib nie wieder zurück zu uns. Okay, vielen Dank, das nehmen wir als Schlusswort. Danke.